Краткий курс немецкого разговорного языка. Бизнес. Числа. Zahlen. Ноль. Ноль. Eins. Один. Zwei. Два. Drei. Три. Vier. Четыре. Fünf. Пять. Sechs. Шесть. Sieben. Семь. Acht. Восемь. Neun. Девять. Zehn. Десять. Elf. Одиннадцать. Zwölf. Двенадцать. Dreizehn. Тринадцать. Vierzehn. Четырнадцать. Fünfzehn. Пятнадцать. Sechzehn. Шестнадцать. Siebzehn. Семнадцать. Achtzehn. Восемнадцать. Neunzehn. Девятнадцать. Zwanzig. Двадцать. Einundzwanzig. Двадцать один. Zweiundzwanzig. Двадцать два. Dreißig. Тридцать. Einunddreißig. Тридцать один. Zweiunddreißig. Тридцать два. Vierzig. Сорок. Fünfzig. Пятьдесят. Sechzig. Шестьдесят. Siebzig. Семьдесят. Achtzig. Восемьдесят. Neunzig. Девяносто. Hundert. Сто. Dreihundert. Триста. Vierhundert. Четыреста. Fünfhundert. Пятьсот. Sechshundert. Шестьсот. Siebenhundert. Семьсот. Achthundert. Восемьсот. Neunhundert. Девятьсот. Tausend. Тысяча. Eintausenddreihundertfünfundvierzig. Тысяча триста сорок пять. Единицы измерения. Maßeinheiten. Длина. Längemesse. Der Millimeter. Миллиметр. Der Zentimeter. Сантиметр. Der Dezimeter. Дециметр. Der Meter. Метр. Der Kilometer. Километр. Площадь. Flächenmasse. Der Quadratmillimeter. Квадратный миллиметр. Der Quadratzentimeter. Квадратный сантиметр. Der Quadratdezimeter. Квадратный дециметр. Der Quadratmeter. Квадратный метр. Der Hektar. Гектар. Der Quadratkilometer. Квадратный километр. Объем. Raummasse. Der Kubikmillimeter. Кубический миллиметр. Der Kubikzentimeter. Кубический сантиметр. Der Kubikdezimeter. Кубический дециметр. Der Kubikmeter. Кубический метр. Der Kubikkilometer. Кубический километр. Объем жидкости. Flüssigkeitsmasse. Der Milliliter. Миллилитр. Der Liter. Литр. Der Hektoliter. Гектолитр. Вес. Gewichtsmasse. Das Milligramm. Milligramm. Das Gramm. Gramm. Das Kilogramm. Kilogramm. Der Doppelzentner. Zentner. Die Tonne. Tonne. Das Pfund. Фунт. Обмен валюты. Деньги. Geldumtausch. Währungen. Wo kann ich Geld umtauschen? Где я могу обменять деньги? Wo kann ich Geld umtauschen? Wo kann ich Rubel umtauschen? Где я могу обменять рубли? Wo kann ich Rubel umtauschen? Wo kann ich deutsche Mark umtauschen? Где я могу обменять немецкие марки? Wo kann ich deutsche Mark umtauschen? Wo befindet sich die nächste Bank? Где находится ближайший банк? Wo befindet sich die nächste Bank? Wo befindet sich die nächste Wechselstelle? Где находится ближайший обменный пункт? Wo befindet sich die nächste Wechselstelle? Wo kann man US-Dollar umtauschen? Где можно обменять доллары США? Wo kann man US-Dollar umtauschen? Wo kann man Deutsche Mark umtauschen? Где можно обменять марки ФРГ? Wo kann man Deutsche Mark umtauschen? Wann ist die Bank, die Wechselstelle, geöffnet? В какие часы работает банк? Обменный пункт. Wann ist die Bank, die Wechselstelle, geöffnet? Wie steht der Umtauschkurs des US-Dollars? Какой курс обмена доллара США? Wie steht der Umtauschkurs des US-Dollars? Wie steht der Umtauschkurs der deutschen Mark? Какой курс обмена немецкой марки? Wie steht der Umtauschkurs der deutschen Mark? Wie steht der Umtauschkurs des Schweizer Frankes? Какой курс обмена швейцарского франка? Wie steht der Umtauschkurs des Schweizer Frankes? Wie steht der Umtauschkurs des österreichischen Schillings? Какой курс обмена австрийского шиллинга? Wie steht der Umtauschkurs des österreichischen Schillings? Wie hoch ist die Provisionssumme? Каков размер комиссионных? Wie hoch ist die Provisionssumme? Da ist mein Reisepass. Вот паспорт. Da ist mein Reisepass. Da ist meine Zollerklärung. Вот таможенная декларация. Da ist meine Zollerklärung. Da ist die Erlaubnis des Zollamtes für den Umtausch. Вот разрешение таможни на обмен. Da ist die Erlaubnis des Zollamtes für den Umtausch. Wo muss ich unterschreiben? Где мне расписаться? Wo muss ich unterschreiben? Stellen Sie mir eine Umtauschbescheinigung aus. Дайте, пожалуйста, квитанцию об обмене валюты. Stellen Sie mir eine Umtauschbescheinigung aus. Bestätigen Sie mir bitte den Umtausch. Сделайте, пожалуйста, отметку об обмене валюты. Bestätigen Sie mir bitte den Umtausch. Können Sie einen 100-Mark-Schein wechseln? Вы можете разменять 100 марок? Können Sie einen 100-Mark-Schein wechseln? Телефонные переговоры. Falsch verbunden. Меня неправильно соединили. Falsch verbunden. Meine Nummer ist... Мой номер... Meine Nummer ist... Ich möchte gern Frau Wolf sprechen. Я бы хотел поговорить с фрау Вольф. Ich möchte gern Frau Wolf sprechen. Hallo, wer ist am Apparat? Кто у телефона? Hallo, wer ist am Apparat? Ich bin Anton Mayer. Hier spricht Anton Mayer. Это Антон Майер. Ich bin Anton Mayer. Hier spricht Anton Mayer. Verzeihen Sie bitte die Störung. Извините за беспокойство. Verzeihen Sie bitte die Störung. Sprechen Sie bitte etwas lauter. Говорите, пожалуйста, громче. Sprechen Sie bitte etwas lauter. Sprechen Sie bitte etwas langsamer. Говорите, пожалуйста, помедленнее. Sprechen Sie bitte etwas langsamer. Wiederholen Sie bitte. Повторите, пожалуйста. Wiederholen Sie bitte. Einen Augenblick bitte. Одну минуту. Einen Augenblick bitte. Bleiben Sie bitte am Apparat. Не вешайте, пожалуйста, трубку. Bleiben Sie bitte am Apparat. Kann ich ihm etwas ausrichten? Не могли бы вы ему передать? Kann ich ihm etwas ausrichten? Bitten Sie Herrn Wolf, mich anzurufen. Попросите господина Вольф позвонить мне. Bitten Sie Herrn Wolf, mich anzurufen. Schreiben Sie bitte meine Telefonnummer auf. Запишите мой телефон. Schreiben Sie bitte meine Telefonnummer auf. Herr Wolf ist leider nicht im Hause. Господина Вольфа, к сожалению, нет. Herr Wolf ist leider nicht im Hause. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ему что-нибудь передать? Kann ich ihm etwas ausrichten? Ist das Ihre Privatnummer? Это ваш телефон? Домашний? Ist das Ihre Privatnummer? Ist das Ihre Telefonnummer im Betrieb, Büro? Это ваш служебный телефон? Ist das Ihre Telefonnummer im Betrieb, Büro? Vielen Dank für den Anruf. Большое спасибо, что позвонили. Vielen Dank für den Anruf. Auf Wiederhören. До свидания. Auf Wiederhören. Конференция. Wo ist die Anmeldung? Где находится бюро регистрации? Wo ist die Anmeldung? Wo ist das Pressezentrum? Где находится пресс-центр? Wo ist das Pressezentrum? Wo ist das Sekretariat des Organisationskomitees? Где находится секретариат оргкомитета? Wo ist das Sekretariat des Organisationskomitees? Wo ist der Sitzungssaal? Где находится зал заседаний? Wo ist der Sitzungssaal? Ich bin Mitglied der russischen Delegation. Я член русской делегации. Ich bin Mitglied der russischen Delegation. Ich nehme an der Konferenz teil. Я участвую в работе конференции. Ich nehme an der Konferenz teil. Ich nehme an der technischen Beratung teil. Я участвую в работе технического совещания. Ich nehme an der technischen Beratung teil. Ich nehme an der Sitzung der Tagung teil. Я участвую в работе заседания. Ich nehme an der Sitzung der Tagung teil. Ich nehme an dem Seminar teil. Я участвую в работе семинара. Ich nehme an dem Seminar teil. Wo kann ich meine Teilnehmergebühr bezahlen? Где я могу заплатить регистрационный взнос? Wo kann ich meine Teilnehmergebühr bezahlen? Ich habe meine Teilnehmergebühr per Post überwiesen. Я перевел регистрационный взнос по почте. Ich habe meine Teilnehmergebühr per Post überwiesen. Wo kann ich das Programm bekommen? Где я могу получить программу? Wo kann ich das Programm bekommen? Wo kann ich die Konferenzmaterialien bekommen? Где я могу получить материалы конференции? Wo kann ich die Konferenzmaterialien bekommen? Wo kann ich die Teilnehmerliste bekommen? Где я могу получить список участников? Wo kann ich die Teilnehmerliste bekommen? Wo kann ich die Kopfhörer bekommen? Где я могу получить наушники? Wo kann ich die Kopfhörer bekommen? Wo kann ich die Einladung bekommen? Где я могу получить приглашение? Wo kann ich die Einladung bekommen? Wo kann ich die Konferenzplakette bekommen? Где я могу получить нагрудный знак? Wo kann ich die Konferenzplakette bekommen? Wann findet die Plenarsitzung statt? Когда состоится пленарное заседание? Wann findet die Plenarsitzung statt? Wo findet die Sitzung der Arbeitsgruppe? Где состоится заседание рабочей группы? Wo findet die Sitzung der Arbeitsgruppe statt? Wann gibt es die Sitzung der Sektion? Когда состоится заседание секции? Wann gibt es die Sitzung der Sektion? Wo findet die Eröffnung statt? Где состоится открытие? Wo findet die Eröffnung statt? Деловые контакты. Wann wurde Ihre Firma gegründet? Когда образована ваша фирма? Wann wurde Ihre Firma gegründet? Wer ist der Präsident? Кто ее президент? Wer ist der Präsident? In welchen Ländern gibt es Filialen? Vertretungen Ihrer Firma. В каких странах есть филиалы? Представительства вашей фирмы. In welchen Ländern gibt es Filialen, Vertretungen Ihrer Firma? Gibt es Vertretungen in Russland? Есть ли представительства в России? Gibt es Vertretungen in Russland? Gibt es Vertretungen in Moskau? Есть ли представительство в Москве? Gibt es Vertretungen in Moskau? Wir möchten den Präsidenten sprechen. Мы хотели бы побеседовать с президентом. Wir möchten den Präsidenten sprechen. Wir möchten den Generaldirektor sprechen. Мы хотели бы побеседовать с генеральным директором. Wir möchten den Generaldirektor sprechen. Wir möchten den technischen Direktor sprechen. Мы хотели бы побеседовать с техническим директором. Wir möchten den technischen Direktor sprechen. Wir möchten den kaufmännischen Direktor sprechen. Мы хотели бы побеседовать с коммерческим директором. Wir möchten den kaufmännischen Direktor sprechen. Wir möchten den Abteilungsleiter sprechen. Мы хотели бы побеседовать с начальником цеха. Wir möchten den Abteilungsleiter sprechen. Wir schlagen vor, mögliche Formen der Zusammenarbeit zu besprechen. Мы предлагаем обсудить возможные формы сотрудничества. Wir schlagen vor, mögliche Formen der Zusammenarbeit zu besprechen. Wir schlagen vor, die Vertragsbedingungen zu besprechen. Мы предлагаем обсудить условия контракта, договора. Wir schlagen vor, die Vertragsbedingungen zu besprechen. Wir schlagen vor, die Satzung des gemeinsamen Unternehmens zu besprechen. Мы предлагаем обсудить статус совместного предприятия. Wir schlagen vor, die Satzung des gemeinsamen Unternehmens zu besprechen. Wir schlagen vor, die Bedingungen für Lieferungen zu besprechen. Мы предлагаем обсудить условия поставок. Wir schlagen vor, die Bedingungen für Lieferungen zu besprechen. Wir schlagen vor, die Termine für Lieferungen zu besprechen. Мы предлагаем обсудить сроки поставок. Wir schlagen vor, die Termine für Lieferungen zu besprechen. Wir schlagen vor, die Zahlungsbedingungen, Formen der Bezahlung zu besprechen. Мы предлагаем обсудить условия оплаты, форму расчета. Wir schlagen vor, die Zahlungsbedingungen, Formen der Bezahlung zu besprechen. Wir schlagen vor, die Dienstreisen, den Austausch von Fachleuten und Experten zu besprechen. Мы предлагаем обсудить командировки, обмен специалистами и экспертами. Wir schlagen vor, die Dienstreisen, den Austausch von Fachleuten und Experten zu besprechen. Sind Sie an der Produktionskooperation interessiert? Интересует ли вас производственная кооперация? Sind Sie an der Produktionskooperation interessiert? Sind Sie an der Durchführung gemeinsamer Forschungen und Entwicklungen interessiert? Интересует ли вас проведение совместных исследований и разработок? Sind Sie an der Durchführung gemeinsamer Forschungen und Entwicklungen interessiert? Wer wird die Koordination der Zusammenarbeit von Ihrer Seite übernehmen? Кто будет координатором сотрудничества от вашей стороны? Wer wird die Koordination der Zusammenarbeit von Ihrer Seite übernehmen? Wie hoch ist die Zahl der Beschäftigten in der Produktion? Сколько человек занято в производстве? Wie hoch ist die Zahl der Beschäftigten in der Produktion? Wie hoch sind die Selbstkosten der Erzeugnisse? Какова себестоимость продукции? Wie hoch sind die Selbstkosten der Erzeugnisse? Wie ist die Rentabilität? Какова рентабельность? Wie ist die Rentabilität? Wir sind interessiert an einer engeren Zusammenarbeit. Мы заинтересованы в более тесном сотрудничестве. Wir sind interessiert an einer engeren Zusammenarbeit. Wir sind interessiert an der Herstellung von geschäftlichen Kontakten mit Ihrer Firma. Мы заинтересованы в установлении деловых контактов с вашей фирмой. Wir sind interessiert an der Herstellung von geschäftlichen Kontakten mit Ihrer Firma. Wir sind interessiert an Ihren Lieferungen. Мы заинтересованы в ваших поставках. Wir sind interessiert an Ihren Lieferungen. Wie sind die Termine für die Lieferungen? Каковы сроки поставок? Wie sind die Termine für die Lieferungen? Wie erfolgen die Lieferungen? Каким образом осуществляются поставки? Wie erfolgen die Lieferungen? Per Bahn? По железной дороге. Per Bahn? Per Schiff? Auf dem Wasserweg? Водным транспортом. Per Schiff? Auf dem Wasserweg? Per LKWs? Автотранспортом. Per LKWs? Mit Flugzeug? Auf dem Luftweg? Самолетом. Mit Flugzeug? Auf dem Luftweg? Wir möchten eine Einleihe bekommen. Мы хотели бы получить заем. Wir möchten eine Einleihe bekommen. Wir möchten einen langfristigen Kredit bekommen. Мы хотели бы получить долгосрочный кредит. Wir möchten einen langfristigen Kredit bekommen. Wir könnten Ihnen einen Zahlungsaufschub gewähren. Мы могли бы предоставить вам отсрочку платежа. Wir könnten Ihnen einen Zahlungsaufschub gewähren. Ich möchte in die Dokumente, Unterlagen, Einsicht nehmen. Я хотел бы познакомиться с документами. Ich möchte in die Dokumente, Unterlagen, Einsicht nehmen. Das Dokument ist nicht korrekt. Документ не точен. Das Dokument ist nicht korrekt. Wir möchten folgende Frage klären. Мы хотели бы выяснить следующий вопрос. Wir möchten folgende Frage klären. Unser Standpunkt ist im Schreiben vom dargelegt. Наша позиция изложена в письме от. Unser Standpunkt ist im Schreiben vom dargelegt. Wann können wir die endgültige Variante unterzeichnen? Когда мы сможем подписать окончательный вариант? Wann können wir die endgültige Variante unterzeichnen? Wann können Sie die endgültige Antwort geben? Когда вы сможете дать окончательный ответ? Wann können Sie die endgültige Antwort geben? Wann können Sie uns die Dokumentation übergeben? Когда вы сможете передать нам документацию? Wann können Sie uns die Dokumentation übergeben? Wir bedanken uns für Ihre interessanten Angebote, Vorschläge. Благодарим вас за интересные предложения. Wir bedanken uns für Ihre interessanten Angebote, Vorschläge. Wir werden Ihre Angebote, Vorschläge studieren. Мы рассмотрим ваше предложение, коммерческое предложение. Wir werden Ihre Angebote, Vorschläge studieren. Unsere Vorschläge, Unterlagen senden wir per Telefax. Наше предложение, документацию мы вышлем факсом. Unsere Vorschläge, Unterlagen senden wir per Telefax. Unsere Vorschläge, Unterlagen senden wir per Post. Наше предложение, документацию мы вышлем почтой. Unsere Vorschläge, Unterlagen senden wir per Post. Schicken Sie uns bitte Ihre Vorschläge, Angebote. Вышлите, пожалуйста, ваше предложение. Schicken Sie uns bitte Ihre Vorschläge, Angebote. Магазин. Покупки. Einkauf. Wir möchten Einkäufe machen. Мы хотим пойти за покупками. Wir möchten Einkäufe machen. Sind die Geschäfte am Sonntag geschlossen? Закрыты ли магазины в воскресенье? Sind die Geschäfte am Sonntag geschlossen? Wann werden die Geschäfte geöffnet? Когда открываются магазины? Wann werden die Geschäfte geöffnet? Wann werden die Geschäfte geschlossen? Когда закрываются магазины? Wann werden die Geschäfte geschlossen? Wo ist das nächste Lebensmittelgeschäft? Где находится ближайший продовольственный магазин? Wo ist das nächste Lebensmittelgeschäft? Wo ist das nächste Kaufhaus? Где находится ближайший универсальный магазин? Wo ist das nächste Kaufhaus? Wo ist das nächste Warenhaus? Где находится ближайший универмаг? Wo ist das nächste Warenhaus? Wo ist die nächste Apotheke? Где находится ближайшая аптека? Wo ist die nächste Apotheke? Wann ist Mittagspause? Когда перерыв на обед? Wann ist Mittagspause? Sind Geschäfte auch sonnabends geöffnet? Магазины работают в субботу. Sind Geschäfte auch sonnabends geöffnet? Bedienen Sie hier? Вы здесь обслуживаете? Bedienen Sie hier? Wo kann man kaufen? Где можно купить? Wo kann man kaufen? Was darf es sein? Was wünschen Sie? Что вы хотели бы? Что вы желаете? Was darf es sein? Was wünschen Sie? Ich möchte haben. Я хотел бы. Ich möchte haben. Ich möchte kaufen. Я хочу купить. Ich möchte kaufen. Haben Sie? У вас есть? Haben Sie? Ich möchte mich zunächst nur ein wenig umschauen. Я бы хотел только посмотреть, что у вас есть. Ich möchte mich zunächst nur ein wenig umschauen. Zeigen Sie mir bitte. Покажите, пожалуйста. Zeigen Sie mir bitte. Können Sie einen billigen empfehlen? Вы можете порекомендовать недорогой? Können Sie einen billigen empfehlen? Zeigen Sie mir. Покажите мне. Zeigen Sie mir. Geben Sie mir. Дайте мне. Geben Sie mir. Was kostet das? Сколько это стоит? Was kostet das? Gewähren Sie Preisnachlass? Даете ли вы скидку? Gewähren Sie Preisnachlass? Habe ich darauf Garantie? Даете ли вы гарантию? Habe ich darauf Garantie? Dieser Preis ist annehmbar. Эта цена меня устраивает. Dieser Preis ist annehmbar. Muss ich hier oder an der Kasse bezahlen? Платить вам или в кассу? Muss ich hier oder an der Kasse bezahlen? Wo ist die Kasse? Где касса? Wo ist die Kasse? Packen Sie es bitte ein. Упакуйте это, пожалуйста. Packen Sie es bitte ein. Packen Sie bitte alles zusammen. Заверните все вместе, пожалуйста. Packen Sie bitte alles zusammen. Dankeschön. Спасибо. Dankeschön. Одежда. Kleider. Wo kann man Modelle der Herrenkleidung sehen? Где можно посмотреть модели мужской одежды? Wo kann man Modelle der Herrenkleidung sehen? Wo kann man Modelle der Damenkleidung sehen? Где можно посмотреть модели женской одежды? Wo kann man Modelle der Damenkleidung sehen? Wie ist die neueste Sommermode? Каковы последние фасоны летней одежды? Wie ist die neueste Sommermode? Ich möchte einen Übergangsmantel. Я хотела бы купить демисезонное пальто. Ich möchte einen Übergangsmantel. Haben Sie Mäntel meiner Größe? Есть ли у вас пальто моего размера? Haben Sie Mäntel meiner Größe? Ich brauche einen einreihigen Anzug. Мне нужен однобортный мужской костюм. Ich brauche einen einreihigen Anzug. Mir gefällt der Schnitt dieses Anzug. Мне нравится фасон этого костюма. Mir gefällt der Schnitt dieses Anzugs. Ich möchte einen Sportanzug kaufen. Я хочу купить спортивный костюм. Ich möchte einen Sportanzug kaufen. Aus welchem Stoff ist dieses Kostüm? Из какого материала этот костюм? Aus welchem Stoff ist dieses Kostüm? Dieser Anzug ist mir zu weit. Этот костюм мне велик. Dieser Anzug ist mir zu weit. Dieser Anzug ist mir zu eng. Этот костюм мне мал. Dieser Anzug ist mir zu eng. Das Jacket sitzt gut. Пиджак сидит хорошо. Das Jacket sitzt gut. Die Hose ist etwas zu lang. Брюки немного длинны. Die Hose ist etwas zu lang. Können Sie das ändern? Вы можете это переделать? Können Sie das ändern? Können Sie das länger machen? Вы можете это удлинить? Können Sie das länger machen? Wann wird es fertig sein? Когда это будет готово? Wann wird es fertig sein? Können Sie es schneller machen? Нельзя ли это сделать побыстрее? Können Sie es schneller machen? Können Sie es in meiner Anwesenheit machen? Нельзя ли это сделать при мне? Können Sie es in meiner Anwesenheit machen? Zeigen Sie mir bitte ein Wollkleid. Покажите мне, пожалуйста, шерстяное платье. Zeigen Sie mir bitte ein Wollkleid. Zeigen Sie mir bitte ein seidenes Kleid. Покажите мне, пожалуйста, шелковое платье. Zeigen Sie mir bitte ein seidenes Kleid. Ich möchte ein Nylonkleid. Я хочу примерить нейлоновое платье. Ich möchte ein Nylonkleid. Ich brauche ein helleres Kleid. Я хотела бы более светлое платье. Ich brauche ein helleres Kleid. Zeigen Sie mir bitte ein dunkles Kleid. Покажите мне, пожалуйста, темное платье. Zeigen Sie mir bitte ein dunkles Kleid. Zeigen Sie mir bitte einen Rock. Покажите мне, пожалуйста, юбку. Zeigen Sie mir bitte einen Rock. Zeigen Sie mir bitte eine Bluse. Покажите мне, пожалуйста, эту блузку. Zeigen Sie mir bitte eine Bluse. Zeigen Sie mir bitte einen Pullover. Покажите мне, пожалуйста, этот джемпер. Zeigen Sie mir bitte einen Pullover. Mir gefällt dieses Kleid. Мне нравится это платье. Mir gefällt dieses Kleid. Ich brauche ein weißes Oberhemd. Мне нужна белая верхняя рубашка. Ich brauche ein weißes Oberhemd. Zeigen Sie mir bitte Sporthemden. Покажите, пожалуйста, спортивные рубашки. Zeigen Sie mir bitte Sporthemden. Ich nehme dieses Hemd. Я возьму эту рубашку. Ich nehme dieses Hemd. Wo verkauft man Bettwäsche? Где продается постельное белье? Wo verkauft man Bettwäsche? Haben Sie ein anderes Modell? У вас нет других моделей? Haben Sie ein anderes Modell? Was kostet das? Сколько это стоит? Was kostet das? Packen Sie bitte diese Pakete zusammen. Заверните, пожалуйста, все вместе. Packen Sie bitte diese Pakete zusammen. Schreiben Sie mir bitte den Preis auf. Напишите, пожалуйста, цену. Schreiben Sie mir bitte den Preis auf. Обувь. Schuhwerk. Ich brauche schwarze Schuhe. Мне нужны черные туфли. Ich brauche schwarze Schuhe. Ich brauche Straßenschuhe. Мне нужны туфли для улицы. Ich brauche Straßenschuhe. Diese Schuhe sind mir zu klein. Эти туфли мне малы. Diese Schuhe sind mir zu klein. Diese Schuhe sind mir zu groß. Эти туфли мне велики. Diese Schuhe sind mir zu groß. Geben Sie mir bitte eine größere Nummer. Дайте, пожалуйста, номер больше. Geben Sie mir bitte eine größere Nummer. Geben Sie mir bitte eine kleinere Nummer. Дайте, пожалуйста, номер меньше. Geben Sie mir bitte eine kleinere Nummer. Zeigen Sie mir bitte Kinderstiefel. Покажите мне детские ботинки. Zeigen Sie mir bitte Kinderstiefel. Haben Sie keine Schuhe in anderer Farbe? Нет ли туфель другого цвета? Haben Sie keine Schuhe in anderer Farbe? Zeigen Sie schwarze Halbschuhe. Покажите мне черные полуботинки. Zeigen Sie schwarze Halbschuhe. Ich möchte Lackschuhe mit hohen Absätzen anprobieren. Я хочу примерить лаковые туфли на высоком каблуке. Ich möchte Lackschuhe mit hohen Absätzen anprobieren. Фототовары. Фотоартикел. Ich brauche eine Filmrolle. Мне нужна фотопленка. Ich brauche eine Filmrolle. Zeigen Sie uns eine Kamera. Покажите нам фотоаппарат. Zeigen Sie uns eine Kamera. Welche Lichtstärke hat das Objektiv? Какова светосила объектива? Welche Lichtstärke hat das Objektiv? Радиотовары. RFT-Artikel. Wo ist die Abteilung für Schallplatten? Где отдел пластинок? Wo ist die Abteilung für Schallplatten? Haben Sie Aufnahmen von? У вас есть записи? Haben Sie Aufnahmen von? Haben Sie das neueste Album von? У вас есть новейший альбом? Haben Sie das neueste Album von? Ich suche einen Stereorekorder. Мне нужен проигрыватель. Ich suche einen Stereorekorder. Ich suche ein Autotonband. Мне нужен автомобильный магнитофон. Ich suche ein Autotonband. Ich suche ein Diktiergerät. Мне нужен диктофон. Ich suche ein Diktiergerät. Führen Sie mir bitte es vor. Можно послушать, как он работает? Führen Sie mir bitte es vor. Was kostet das Gerät? Сколько он стоит? Was kostet das Gerät? Was kostet eine Kassette? Сколько стоит кассета? Was kostet eine Kassette? Галантерея. Wo kann man eine Krawatte kaufen? Где можно купить галстук? Wo kann man eine Krawatte kaufen? Ich brauche Socken. Мне нужны носки. Ich brauche Socken. Zeigen Sie mir bitte eine Handtasche. Покажите, пожалуйста, дамскую сумку. Zeigen Sie mir bitte eine Handtasche. Zeigen Sie mir bitte eine Brieftasche. Покажите, пожалуйста, бумажник. Zeigen Sie mir bitte eine Brieftasche. Zeigen Sie mir bitte eine Aktentasche. Покажите, пожалуйста, портфель. Zeigen Sie mir bitte eine Aktentasche. Zeigen Sie mir bitte eine Mappe. Покажите, пожалуйста, папку. Zeigen Sie mir bitte eine Mappe. Парфюмерия. Welche Parfüms haben Sie? Какие у вас есть духи? Welche Parfüms haben Sie? Sind Parfüms von Chanel da? У вас есть духи фирмы Chanel? Sind Parfüms von Chanel da? Zu welchem Parfüm würden Sie mir raten? Какие духи вы мне порекомендуете? Zu welchem Parfüm würden Sie mir raten? Was kostet dieses Parfüm? Сколько стоят эти духи? Was kostet dieses Parfüm? Dieses Parfüm ist zu stark. У этих духов слишком крепкий запах. Dieses Parfüm ist zu stark. Geben Sie mir bitte Zahnpasta. Дайте, пожалуйста, зубную пасту. Geben Sie mir bitte Zahnpasta. Zeigen Sie mir bitte Parfüm. Покажите мне, пожалуйста, духи. Zeigen Sie mir bitte Parfüm. Zeigen Sie mir bitte Puder. Покажите мне, пожалуйста, пудру. Zeigen Sie mir bitte Puder. Zeigen Sie mir bitte Kölnischwasser. Покажите мне, пожалуйста, одеколон. Zeigen Sie mir bitte Kölnischwasser. Haben Sie keine dunkleren Lippenstifte? Нет ли у вас губной помады более темного оттенка? Haben Sie keine dunkleren Lippenstifte? Средства связи. Почта. Post. Wie komme ich zum nächsten Postamt? Как пройти к ближайшему почтампу? Wie komme ich zum nächsten Postamt? Wann ist die Post geöffnet? Когда почта работает? Wann ist die Post eröffnet? Sagen Sie mir bitte, wo ist hier der Schalter zum Versenden der Auslandspost? Скажите мне, пожалуйста, где принимают международную корреспонденцию? Sagen Sie mir bitte, wo ist hier der Schalter zum Versenden der Auslandspost? Ich muss einen Brief aufgeben. Мне нужно отправить письмо. Ich muss einen Brief aufgeben. Bitte befördern Sie den Brief. Примите, пожалуйста, заказное письмо. Bitte befördern Sie den Brief. Wie hoch ist das Porto für einen Auslandsbrief? Сколько стоит марка для международного письма? Wie hoch ist das Porto für einen Auslandsbrief? Ich brauche eine Marke für einen Luftpostbrief. Мне нужна марка для письма авиапочтой. Ich brauche eine Marke für einen Luftpostbrief. Bitte einen Briefumschlag und eine Briefmarke. Будьте добры, дайте конверт с маркой. Bitte einen Briefumschlag und eine Briefmarke. Ist dieser Brief ausreichend frankiert? На это письмо наклеено достаточно марок? Ist dieser Brief ausreichend frankiert? Wie schwer darf ein Brief sein? Сколько может весить письмо? Wie schwer darf ein Brief sein? Wie schwer darf ein Paket sein? Сколько может весить посылка? Wie schwer darf ein Paket sein? Wie schwer darf ein Päckchen sein? Сколько может весить бандероль? Wie schwer darf ein Päckchen sein? Diesen Brief bitte per Einschreiben. Отправьте, пожалуйста, это письмо заказным. Diesen Brief bitte per Einschreiben. Diesen Brief bitte als Eilbrief. Отправьте это письмо как письмо экспресс. Diesen Brief bitte als Eilbrief. Haben Sie ein Verzeichnis der Postleitzahlen? У вас есть справочник индексов? Haben Sie ein Verzeichnis der Postleitzahlen? Kann ich das als Päckchen schicken? Я могу это отправить как бандероль. Kann ich das als Päckchen schicken? Kann ich das als Wertpaket schicken? Я могу это отправить как ценную бандероль. Kann ich das als Wertpaket schicken? Kann ich das per Nachname schicken? Я могу отправить это наложенным платежом. Kann ich das per Nachname schicken? Wo werden Telegramme angenommen? Где принимают телеграммы? Wo werden Telegramme angenommen? Wo werden Pakete angenommen? Где принимают посылки? Wo werden Pakete angenommen? Wo ist die Paketeaufnahme? Где принимают посылки? Wo ist die Paketeannahme? Wo ist die Paketausgabe? Где выдают посылки? Wo ist die Paketausgabe? Kann ich einen Aufgabeschein bekommen? Я могу получить квитанцию. Kann ich einen Aufgabeschein bekommen? Wo liegen Formulare? Где бланки? Wo liegen Formulare? Wo ist der Schalter für postlagernde Sendungen? Где можно получить почту до востребования? Wo ist der Schalter für postlagernde Sendungen? Ist Post auf den Namen Hans Wolf eingegangen? Не пришла ли почта для Ганса Вольфа? Ist Post auf den Namen Hans Wolf eingegangen? Hier ist mein Ausweis. Вот мой паспорт. Hier ist mein Ausweis. Wo ist hier in der Nähe ein Briefkasten? Ein Briefmarkenautomat. Где поблизости почтовый ящик? Автомат для продажи марок. Wo ist hier in der Nähe ein Briefkasten? Ein Briefmarkenautomat. Телеграф. Телеграфенамт. Befördern Sie bitte dieses Telegramm. Примите, пожалуйста, телеграмму. Befördern Sie bitte dieses Telegramm. Sagen Sie bitte, wo kann man ein Telegramm aufgeben? Скажите, пожалуйста, где принимают телеграммы? Sagen Sie bitte, wo kann man ein Telegramm aufgeben? Befördern Sie bitte dieses Express-Telegramm. Отправьте, пожалуйста, эту срочную телеграмму. Befördern Sie bitte dieses Express-Telegramm. Ich will ein Telegramm nach Berlin schicken. Я хочу отправить телеграмму в Берлин. Ich will ein Telegramm nach Berlin schicken. Kann ich ein Schmuckblatt-Telegramm senden? Могу я послать телеграмму на художественном бланке? Kann ich ein Schmuckblatt-Telegramm senden? Kann ich hier ein Telegramm ins Ausland aufgeben? Могу я отправить здесь международную телеграмму? Kann ich hier ein Telegramm ins Ausland aufgeben? Geben Sie mir bitte ein Telegram-Formular für ein einfaches Telegramm. Дайте, пожалуйста, бланк для простой телеграммы. Geben Sie mir bitte ein Telegram-Formular für ein einfaches Telegramm. Ich will ein Telegramm mit bezahlter Rückantwort absenden. Я хочу послать телеграмму с оплаченным ответом. Ich will ein Telegramm mit bezahlter Rückantwort absenden. Wann kommt das Telegramm an? Когда будет доставлена телеграмма? Wann kommt das Telegramm an? Was kostet dieses Telegramm? Сколько стоит эта телеграмма? Was kostet dieses Telegramm? Was kostet ein einfaches Telegramm? Сколько стоит обыкновенная телеграмма? Was kostet ein einfaches Telegramm? Was kostet ein Express-Telegramm? Сколько стоит срочная телеграмма? Was kostet ein Express-Telegramm? Was kostet das Wort in einem gewöhnlichen Telegramm? Сколько стоит слово в простой телеграмме? Was kostet das Wort in einem gewöhnlichen Telegramm? Was kostet das Wort in einem dringenden Telegramm? Сколько стоит слово в срочной телеграмме? Was kostet das Wort in einem dringenden Telegramm? Ich möchte Geld überweisen. Я хочу сделать денежный перевод. Ich möchte Geld überweisen. Geben Sie mir bitte eine Zahlkarte. Дайте, пожалуйста, бланк денежного перевода. Geben Sie mir bitte eine Zahlkarte. Wie viel habe ich zu zahlen? Сколько с меня? Wie viel habe ich zu zahlen? Телефон. Telefon. Wo ist hier in der Nähe eine Telefonzelle? Где ближайший телефонавтомат? Wo ist hier in der Nähe eine Telefonzelle? Ich muss telefonieren. Мне нужно позвонить по телефону. Ich muss telefonieren. Was für eine Münze muss man in den Fernsprechautomaten einwerfen? Какая монета нужна для телефонавтомата? Was für eine Münze muss man in den Fernsprechautomaten einwerfen? Sagen Sie mir bitte die Telefonnummer. Сообщите, пожалуйста, номер телефона. Sagen Sie mir bitte die Telefonnummer. Geben Sie bitte das Fernsprecherverzeichnis. Дайте, пожалуйста, телефонную книгу. Geben Sie bitte das Fernsprechverzeichnis. Welche Nummer hat die Zeitansage? Какой номер у справочного времени? Welche Nummer hat die Zeitansage? Welche Nummer hat die Auskunft? Какой номер у справочной службы города? Welche Nummer hat die Auskunft?